Brötchen, Henry. Schau dir nur an, wie die belegten Brötchen aussehen. Nach 2 Stunden. Grau? Pappig. Pappig und aufgeweicht. Der Salat war zu feucht, Mann. Du hast ihn zu lang gewaschen. Vielleicht habe ich die Brötchen zu früh gemacht. Brötchen werden immer zu früh gemacht. Aber sie werden nicht anders schmecken als die Brötchen, die man überall vorgesetzt bekommt. Ja. Meinst du, unsere Gäste werden sich heimisch fühlen? Auf jeden Fall können sie deine Salatblätter mitessen. Hoffentlich ist eine Schildkröte dabei. Eine Schildkröte wird sich ein Salatblatt auf ein Brötchen legen und andere werden es ihr nachtun. Du wirst schon nicht drauf sitzen bleiben. Also von mir aus könnten sie jetzt kommen. Es ist erst 7:20. Und werden ausgemacht 8. Ja. Ich würde uns was zu trinken machen. Du versprichst mir dann gleich mit zu essen, nicht, Henry? Ich verspreche es. Wie viel Eis? 2, bitte. Du, Henry, verstehst du das? Was? Wir erfinden so viel. Warum muss es ausgerechnet belegte Brötchen geben, wenn Menschen zusammenkommen? Könnte man sich nicht auf etwas anderes einigen? Das wäre eine lohnende Aufgabe, ein Lebenswerk. Nein, nein, ich meine es im Ernst. Hier, dann trinken wir auf deine Idee. Wieso meine Idee? Na, dieser Abend war doch deine Idee, oder? Du hast doch vorgeschlagen, Unbekannte einzuladen. Du beginnst sehr früh, die Verantwortung mir zuzuschieben. Du hast den Vorschlag gemacht, erinnere dich. Jeder sollte Leute einladen, die der andere nicht kennt, stimmt's? Nein, Henry, es war unsere Idee. Am Hochzeitstag... Unserem 8. Hochzeitstag, ich weiß. Du sagtest, jeder ist ein Eisberg. Ich sagte... Was zu sehen ist, ist nicht alles. Jeder reicht in eine private Dunkelheit. Ja, du hattest gerade Collins übersetzt, die privaten Friedhöfe. Du, sag mal, sind wir nicht überhaupt von ihm ausgegangen? Das war eine schwierige Übersetzung. Ich weiß, Ann. Zuerst war es ein Übersetzungsproblem, doch dann hast du den Vorschlag gemacht. Gefragt, Henry. Ich habe zuerst nur gefragt, ob das zutrifft. Ob jeder seine 6 unsichtbaren Siegel hat wie der Eisberg... Ist es nicht so? Du wolltest es darauf ankommen lassen. Ja, auch bei uns. An unserem 8. Hochzeitstag. Und dann hattest du die Idee, Unbekannte einzuladen. Nein, das stimmt nicht. Das stimmt nicht ganz. Wir haben ein Abkommen geschlossen. Später, an das Abkommen haben wir erst später geschlossen. Zuerst war die Idee, jemanden einzuladen, den der andere nicht kennt. Leute, die man nie voreinander erwähnt hat, die aber dennoch eine Bedeutung hatten. Eine entscheidende Bedeutung. Henry, wollen wir nicht erst trinken? Diese Idee ist von mir. Machst du dir Sorgen? Warum? Wir haben ein Abkommen geschlossen. Wenn die Gäste fort sind, wird sich nichts geändert haben. Das genügt mir. Bist du sicher, dass sich nichts ändern wird? Nein. Nein, ich bin nicht sicher. Wie viele hast du eingeladen? 2? Es soll doch eine Überraschung sein. Ein Ehepaar? Gewissermaßen. Was verstehst du unter gewissermaßen? Sie leben zusammen wie ein Ehepaar. Und sind keins? Also wenn du so weitermachst, Anne, du wirst dich noch selbst um die Überraschung bringen. Ja, aber... Bist du denn nicht gespannt, wen ich eingeladen habe? Nein, das heißt natürlich doch... Sogar sehr gespannt. Ich muss richtig an mich halten, um keine Vermutungen anzustellen. Henry, weißt du, was deine Gäste trinken? Nein. Und du? Nein. Aber ich habe für alle Fälle Fruchtsaft hingestellt. Gin, Bier, Fruchtsaft. Das genügt? Ich habe schon trockener gesessen. Hoffentlich hat keiner eine Eiallergie. Die Eierbrötchen hätte ich dann umsonst gemacht. Ich werde schon aufpassen und für einen Ausgleich sorgen. Henry, ich... Auf einmal... Hast du Bedenken? Jetzt sind Sie unterwegs. Wir können Sie nicht mehr ausladen. Keine Bedenken, nein. Aber so ein Gefühl... In einem Ferienlager als Mädchen. Wir mussten eine Mutprobe machen. In eine Grube springen, weißt du, die mit einer Zeltplane abgedeckt war. Du konntest den Grund nicht erkennen. Kann sein, dass wir Verstauchungen haben, wenn der Besuch gegangen ist. Dir macht das wohl gar nichts aus. Noch ein Glas? Und du befürchtest nichts? Nein, danke. In unserer Abmachung ist vorgesehen, dass wir uns nichts ersparen wollten. Ich bin also auf einiges gefasst. Darf ich auch auf einiges gefasst sein? Werde ich dich, sagen wir mal, in neuem Licht sehen? Frei nach den privaten Friedhöfen? Dich hat die Nähe unkenntlich gemacht. So ungefähr. Eins ist sicher, Henry, ein vergnügter Abend wird es nicht. Vielleicht, wenn unsere Gäste gut aufgelegt sind, wenn sie Gefallen aneinander finden, wenn sie sich gegenseitig stimulieren. Ist der Abend gerettet? Wolltest du das sagen? Nein, aber die Zeit wird schneller vergehen. Uns oder Ihnen? Ich weiß nicht, Ann. Es ist möglich, dass wir eine eigene Zeit haben werden. Sie Ihre, wir unsere Zeit. Und ich kenne Sie wirklich nicht, deine Gäste? Wir hatten doch ausgemacht, Unbekannte. Leute, über die wir nie miteinander gesprochen haben. Ja, Henry, aber trotzdem. Du hättest ja mal ein Wort verloren haben können, nicht? Bereust du es schon? Die Einladung, meine ich. Es ist merkwürdig, ich weiß. Aber ich bilde mir ein, dass sich schon jetzt etwas verändert hat. Geht es dir auch so? Gib mir doch noch ein Glas, Henry. Aber nicht aus der Karaffe, die soll voll bleiben. Einfach aus der Flasche. Werden deine Gäste lange bleiben? Ich meine, sind es Leute mit Sitzfleisch? Du fragst zu viel an. Wart doch ab. Wenn sie gegangen sind, dann wissen wir mehr über uns. Meine jedenfalls. Ich kann mir vorstellen, dass sie früh aufbrechen. Ältere Leute. Älter als wir. Um 11 sind sie müde, schätze ich. Jetzt wissen wir immerhin schon etwas. Und dein sogenanntes Ehepaar, sind die älter als wir? Ja. Etwas Gin, bitte. Bitte, Henry, tu doch noch etwas Gin in den Saft. Mit Eis müssen wir sparen. Vor 3 Stunden gibt der Kühlschrank nichts her. Danke. Danke. Ja, also deine Gäste sind nicht älter als wir. Du wirst sie sehen, Ann, in einer halben Stunde, wenn sie pünktlich sind. Und was gewinnen wir dadurch? Wodurch? Dass wir uns gegenseitig überraschen. Es genügt doch, wenn der Tausch stattfindet. Jeder gibt dem anderen ein dunkles Kapitel. Fertig. Warum müssen wir uns dabei noch überraschen? Wir hatten es so ausgemacht. Das können wir ändern, Henry. Wenn sie hier herumsitzen, Nüsse knabbern, wenn wir ihnen zuprosten, glaubst du, dass das eine Gelegenheit ist, Karten aufzudecken? Nüsse knabbern? Warum nicht? Warum soll man bei einem Geständnis keine Nüsse knabbern? Ich finde es sogar sehr angebracht. Erstens beruhigt es. Zweitens nimmt es dem Augenblick jegliches Pathos. Werden wir ihnen sagen, warum wir sie eingeladen haben? Das wird sich wohl ergeben. Früher oder später. Und wenn sie es in den falschen Hals bekommen, was dann? Dann... Ich vermute, dann wird sich der Abend nicht sehr lange hinziehen. Hör zu, Henry. Meine Gäste sind Mitte 60. Verheiratet. Sie heißen Jakobsohn. Warum sagst du mir das? Weil ich es will. Weil ich gar nichts dem Zufall überlassen möchte. Ja, und weil wir auch an Sie denken müssen. Du bist ungeduldig, Ann. Ich bin nicht ungeduldig. Dann hast du ein schlechtes Gewissen. Auf einmal. Nein, ich habe auch kein schlechtes Gewissen. Die Leute, die ich eingeladen habe. Du weißt ja nicht, was geschehen ist. Fair. Nach allem muss ich einfach fair sein. Späte Entdeckung, oder? Als du die Brötchen gemacht hast, da dachtest du noch nicht an das Risiko. Der Mann, Henry, der gleich zu uns kommen wird. In einer halben Stunde. Den ich mit seiner Frau eingeladen habe. Du weißt es nicht. Woher auch? Ann, du verstößt gegen die Spielregeln. Nein. Das Spiel hat aufgehört. Jetzt brauchen wir Regeln für den Ernstfall. Ernstfall? Hast du gesagt Ernstfall? Dieser Mann kann es dir bestätigen, Henry. Ich bin zu ihm gegangen. An einem Abend. Um ihn zu töten. Was du nicht sagst. Darf man fragen, welche Todesart du für ihn ausgesucht hattest? Der einzige Mensch, den ich töten wollte. Aber doch nur vorübergehend. Nur so ein bisschen, hoffe ich. Du kommst dir wohl sehr überlegen vor, Henry. Aber du wirst dich wundern. Du wirst dich noch wundern, Henry. Er wird dir alles bestätigen. Zumindest verstehe ich jetzt, warum du nie darüber gesprochen hast. Vater. Mein Vater, Henry, ist nicht gestorben. Nicht? Er hat Selbstmord verübt. Ich war damals auf einem Übersetzerkongress in Belgrad. Ja, ja, du warst gerade auf einem Übersetzerkongress. Wir haben dir nicht telegrafiert. Vater ist nicht einfach gestorben. Er hat sich erhängt. Er sah keinen Ausweg mehr, da hat er das getan. Gib mir doch noch ein Stück Eis. Tja, das sind jetzt 7 Jahre her. Du sagst nichts? Deine Autotür geklappt. Ich dachte nur... Erinnerst du dich noch an die Zeile? Du hast sie mir damals vorgelesen. Der sicherste Besitz, den uns niemand bestreitet, sind unsere privaten Friedhöfe. Ann, warum hat dein Vater Selbstmord verübt? Wir hatten ausgemacht, uns nichts zu ersparen. Mit unseren Einladungen, meine ich. Also? Er wird es dir bestätigen. Nachher. Jakobsson. So wie es mir bestätigt hat. Vater war nicht der Mann, für den wir ihn hielten. Nicht der kleine Einzelgänger, auf den die Großen es abgesehen hatten. Er war es nicht. Aber es war sein Geschäft. Geschäft? Wenn du das ein Geschäft nennen willst. Eine Bude, eine Höhle, eine Annahmestelle für Wetten war es, wo die Kerle mit dem Hut auf dem Kopf herumstanden und in den Zähnen stocherten. Geschäft. Bei diesen Leuten war Vater beliebt. Ihnen gab er Tipps und sie gaben ihm Tipps. Und dein Gast Jakobsson war einer von ihnen? Nein. Der Mann, den ich eingeladen habe, gehört nicht zu ihnen. Ich weiß nicht, wie es heute ist. Damals jedenfalls gehörten ihm alle Wettannahmestellen hier in der Stadt. Alle. Bis auf eine. Ja, sie haben meinem Vater Kaufangebote gemacht. Aber er konnte sich nicht davon trennen. Er hat ja selbst gewettet. Wenn ich nicht irre, war er einer seiner besten Kunden, oder? Vater hatte die sichersten Tipps. Er kannte die Stammbäume aller Pferdefamilien. Die berühmtesten wenigstens. Wie oft hat er mich angepumpt, Henry? Henry, wie zärtlich er sein konnte. Wie vergnügt, wenn er sich bei uns Geld pumpte. Unter uns, er hat auch mich angepumpt. Wir waren noch nicht einmal verheiratet. Und du hast ihm was geliehen? Geschenkt. Vorsorglich habe ich es ihm gleich geschenkt. Er konnte alles vergessen. Immerhin, er hat mich umarmt. Ziemlich heftig sogar. Und er nannte mich einen noblen Schwiegersohn. Tja. Wir kannten ihn und wussten viel zu wenig. Er sprach über alles nur in Andeutungen. Wenn es nicht um Summen ging. Deshalb erfuhren wir nichts von seinen Schwierigkeiten. Nur manchmal, wenn er glaubte, uns eine Pleite erklären zu müssen. Sie wollen mich fertig machen, sagte er dann. Der große Jakobsson will mich mit allen Mitteln fertig machen. Zigarette an? Nein, danke. Mit keinem Wort erwähnte er, dass er seine Höhle längst verkauft hatte. Dass ihm nichts mehr gehörte, außer seiner Leidenschaft. Also hatte Jakobsson es geschafft. Jakobsson hatte den Laden gekauft, ja. Vater durfte als Geschäftsführer bleiben, so eine Art Geschäftsführer. Du weißt schon. Ja, und ihr wusstet das alles nicht? Wir wussten nichts, nein. Wir erfuhren nur, dass da etwas Großes Übles im Gange sei. Eine Treibjagd, die Jakobsson veranstalten ließ. Auf Vater. Jakobsson. Du hättest hören sollen, wie er diesen Namen aussprach. Mit welcher Erbitterung. Telefon. Du brauchst nicht ranzugehen. Leitungsreparaturen. Sie haben sich im Voraus entschuldigt. Ich dachte schon, einer würde absagen. So spät? Siehst du, es ist still. So spät kann man doch wohl nicht mehr absagen, nicht? Jakobs Sohn. Wenn sein Name fiel, sah ich ihn hinter Vaters Stuhl stehen. Riesig. Eine Schlinge in der Hand. Er war einfach da. Vermutlich ist er klein und zart, dein Gast. Und als es passierte... Das mit Jakobsohn? Mit Vater. Du warst auf diesem Übersetzerkongress in Belgrad. Am Schrank. Er hatte sich am Schrank erhängt. Als er mir die Nachricht brachte, als ich ihn dann sah. Henry, er sah so gehetzt aus, auch im Tod, so gehetzt und schäbig. Vielleicht hättest du es auch getan. Was, Ann? Ich versprach mir etwas. Als ich ihn so sah, schwor ich mir etwas. Sühne. Mit diesem Tod wollte ich mich nicht abfinden. Von mir aus nenne es Vergeltung. Es gab nur einen einzigen Gedanken. Dann am Abend nahm ich deine Pistole. Sie war geladen. Und mit dem Ding in der Handtasche fuhrst du zu ihm nach Hause? Zuerst nach Hause. Dann ins Büro. Er war noch im Büro und arbeitete. Er war allein. Kanntest du ihn? Ich meine, wart ihr euch begegnet vorher? Wir haben uns bekannt gemacht. Er war schnell im Bilde. Er begriff. Du wirst ihn ja kennenlernen. Du wirst erleben, dass er selten nachfragt. Ich sagte ihm, warum ich gekommen sei. Und die Folgen? Hattest du nicht an die Folgen gedacht? Doch, Henry. Ich hatte seltsamerweise an die Folgen gedacht. Notwehr. Ich wollte so vorgehen, dass alles wie Notwehr ausgesehen hätte. Es gab keine Zeugen, es war Abend, wir waren allein in seinem Büro. Ich hätte in Notwehr gehandelt. Obwohl... Obwohl was? Er wirkt noch älter, als er ist. Ein zarter Mann, ein müdes Gesicht, müde Beine. Unterschätzt diesen Typ nicht. Und weiter? Vielleicht hätte man mir die Notwehr auch nicht geglaubt. Doch ich wollte dabei bleiben. Ich habe es ihm auch gesagt. Du hast es ihm gesagt? Er sollte alles wissen. Warum ich gekommen war, wie es ausgehen würde. Ich habe ihm alles gesagt, ja. Und er ließ mich aussprechen. Er nickte und hörte mir zu. Was sollte er anders tun? Fand er es nicht freundlich von dir? Freundlich, was? Dass du ihn nicht im Unklaren darüber ließest, warum du ihn töten wolltest. Ich meine, man kann auch ohne Erklärung schießen. Deine Ironie, Henry, ich glaube, sie ist unangebracht. Vaters Tod. Er hatte Schuld an Vaters Tod. Er hat ihn fertig gemacht. Ich habe es ihm gesagt. Und ich sagte ihm auch, dass ich ihn töten wollte. Und da du ihn eingeladen hast, hat er es offensichtlich überlebt. Du traust mir das nicht zu. Du glaubst wohl nicht, dass ich geschossen hätte. Oh, doch, Ann. Jetzt? Ich traue es dir zu. Ich muss es dir zutrauen. Ich hätte es auch getan. Doch dann... Du hättest ihn erleben sollen. Diese Unsicherheit, diese Unentschiedenheit. Er sah mich nur an und schüttelte den Kopf. Ja, immerhin, es war eine Überraschung. Nicht das Überraschung. Er war einfach unsicher, ob er das Bild zerstören sollte. Das Bild, das ich von Vater hatte. Ich weiß nicht genau, Henry, aber ich glaube es. Jakobson schwankte, ob er mir reinen Wein einschenken sollte. Weil er dich schonen wollte? Weil er mir etwas ersparen wollte, ja. So weit ist er gegangen. Er wusste, wer Vater war. Er kannte ihn besser als wir. Ja, weißt du noch, in den privaten Friedhöfen? Schick keinen fort, der dir anbietet, das Wissen der Nacht zu teilen. Also, Jakobson hat dir die Augen geöffnet? Ja. Vater hatte sein Geschäft freiwillig verkauft. Als ihm das Wasser am Hals stand, als auch Bestechungen nicht mehr weiterhalfen, da hat er verkauft. An Jakobson. Jakobson gab ihm eine Chance. Sogar eine zweite Chance gab er ihm, nachdem die Unterschlagungen aufgedeckt waren. Vater. Vater hatte Unterschlagungen gemacht. Wenn es nicht so gewesen wäre, stell dir vor, du hättest Jakobson getötet. Stell dir vor, an. Du siehst auf einmal so erschrocken aus. Nahm er dir die Pistole weg? Ich blieb lange bei ihm. Er erzählte von Vater. All das, was keiner von uns wusste. Ich konnte ihm anmerken, wie schwer es ihm fiel. Er zeigte mir Beweise. Nein, er nahm mir die Pistole nicht weg. Und als ich gehen wollte... Was war da? Da gab er mir etwas zu trinken. Eine gute Idee. Bevor unsere Gäste kommen, werde ich mir auch etwas zu trinken machen. Mutter weigerte sich. Sie wollte sich nicht von ihm helfen lassen. Jakobson hat euch geholfen? Später, ja. Doch Mutter weigerte sich, von ihm etwas anzunehmen. Da haben wir uns verbündet, Jakobson und ich. Mutter weiß heute noch nicht, dass es sein Geld war, das ich ihr brachte. Ihr habt euch also oft gesehen, Jakobson und du? Manchmal in der ersten Zeit. Seit Jahren nicht mehr. Ich habe nichts gemerkt davon. Nichts gewusst. Einmal, Henry. Es ist lange her. Du hattest gerade den Sellers übersetzt, die Verstecke. Diese Frau, die nichts für sich behalten konnte, erinnerst du dich? Barbara Pickett hieß sie. Du sagtest, sie hätte etwas von mir. Sie musste einfach reden, alles weitergeben. Ich sagte dir, dass man auch zur Tarnung reden kann. Du nanntest sie einen Sender ohne Richtstrahler. Wann hast du ihn zum letzten Mal gesehen? Jakobson? Vor 5 Jahren. Naja, es müssen 5 Jahre her sein. Ich glaube, du wirst dich mit ihm verstehen. Und seine Frau? Ein großer, nickender Hut. Mehr weiß ich nicht von ihr. Weiß sie, was du mit ihm vorhattest? Nein, ich weiß nicht. Wird's dir ungemütlich? Ich meine, bekommst du kalte Füße? Vor unserem Abend? Wir wollten es doch darauf ankommen lassen, Ann. Wir hatten ausgemacht, uns nichts zu ersparen. Die unbekannten Siebtel des Eisberges. Eben. Ja. Na, jedenfalls kennst du nun meine Gäste. Sie sind noch unbekannt genug. Ich musste es dir sagen. Ihretwegen. Und für Überraschungen ist noch Platz. Glaubst du immer noch, dass es eine gute Idee war, Leute einzuladen, die man nie voreinander erwähnt hat? Du meinst, wir gewinnen nichts damit? Aha, die Ersten kommen. Es hat bei Lauterbach geklingelt, nicht bei uns. Es ist ja erst 15:45. Du sagst so wenig. Was soll ich denn tun? Punkte verteilen, die ganze Geschichte nachmessen und erklären, dass ich dich jetzt erst richtig kenne? Henry, wir hatten ausgemacht, dass sich nichts ändert. Ja, nur wir haben dabei etwas übersehen. Die anderen? Uns. Wir haben nicht berücksichtigt, dass uns jedes neue Wissen verändert. Ja. Ja. Übrigens, ich habe nur einen Gast gebeten. Einen? Ich denke, deine Gäste sind verheiratet. Du sagtest doch, sie sind gewissermaßen verheiratet. Nur einer kann kommen. Sie? Ja. Nur er wird kommen. Wir haben zu viel Brötchen. Hoffentlich ist er ein guter Esser. Er wird länger da bleiben, Ann. Ich meine... Bis die Brötchen aufgegessen sind? Vielleicht wirst du ihn nie mehr los. Wart ab. Schöne Aussichten. Und du hast wirklich nie von ihm gesprochen? In Andeutungen? Kann sein, er wird dir bekannt vorkommen. Nach einer Weile. Wir sind etwa gleichaltrig. Doch nicht dieser Bibliothekar, Henry. Du kennst ihn nicht. Er heißt Julius Gassmann. Er ist kein Bibliothekar. Aber doch hoffentlich kein Langweiler. Er ist Biologe. Das heißt, er war es eine Zeit lang. Genauer, er wollte es werden. Ich schätze, Henry, ihr habt euch lange nicht gesehen. Ja, sehr lange. Zuletzt, das war kurz vor Ende des Krieges. Hoffentlich erkennt ihr euch überhaupt wieder. Bist du ihm wieder begegnet? Neulich? Ich habe ihn nie vergessen. Nie aus den Augen verloren. Julius Gassmann war immer da. Ja, du hast mir nie von ihm erzählt? Heute an. Wir hatten doch abgemacht, heute Gäste einzuladen, die wir nie voreinander erwähnt haben. Unbekannte. Auf jede Gefahr hin. Gib mir etwas zu trinken, Henry. Ob wir schnell noch mal lüften sollen? Oh, kein Eis, danke. Ich habe lange darüber nachgedacht, wer es sein könnte, mit dem ich dich bekannt machen sollte. Jetzt ist es an der Zeit, dass du ihn kennenlernst. Julius Gassmann? Keiner hat so viel Bedeutung für mich gehabt wie er. In gewisser Weise wäre ich nichts ohne ihn. Wie nennt man das beim Veredeln? Veredeln? Was meinst du? Ja, ist das Pfropfen, wenn man einen Ast einkerbt. Wenn man ihn an einen anderen eingekerbten Ast befestigt, nennt man das nicht Pfropfen? Ich verstehe dich nicht. Also jedenfalls besteht eine Verbindung zwischen uns. Eine feste, schon verwachsene Verbindung. Wie in den privaten Friedhöfen. Hör zu und zeig dich nie, mein heimlicher Begleiter. Julius Gassmann. Am Schluss erwischten sie ihn doch noch. Sie erwischten ihn? Gefangenschaft. Kurz vor Schluss kam er noch in Gefangenschaft. Den 25. Geburtstag hat er an Bord verlebt. Auf dem Atlantik. Du hast ihn auf einem Schiff getroffen? Es war ein Frachter. Voll mit Gefangenen. Sie brachten sie nach drüben. Ein großer Konvoi, fast 30 Schiffe. Draußen operierten immer noch einige U-Boote. Dann ist er ja dein Jahrgang, Henry. Sie hatten ihn registriert und mit einem Sammeltransport auf das Schiff gebracht. Er sollte nach Boston gehen. Und einige sprachen auch von Philadelphia. Ihr wart also auf dem gleichen Schiff? Als es passierte, waren viele im Waschraum. Auch Julius Gassmann. Es passierte im Morgengrauen. Wir wurden torpediert. Du hast es schon einmal erzählt. Dein eigenes Torpedo. Sie konnten es nicht wissen. Viele waren im Waschraum. So einen Behelfswaschraum. Es gab gleich Wassereinbruch. In einem trüben Gang vor dem Waschraum hingen die Jacken. Die Uniformjacken. Das heißt, sie lagen auf einer schmalen Holzbank. An der Tür keilte sich alles fest. Doch Gassmann kam doch raus. Julius Gassmann schaffte es. In so einem Augenblick, Henry, denkt man da noch an seine Jacke? Einige denken sogar an die Zahnbürste. Das Schiff sank sehr schnell, es sanken noch zwei andere Schiffe. Julius Gassmann, er wurde aufgefischt. Ein Zerstörer nahm ihn an Bord und auf ihm blieb er, bis sie nach Baltimore kamen. Warst du auf demselben Schiff? Du wirst sehen. Es wurden nicht sehr viele gerettet. Außerdem, vor der amerikanischen Küste löste sich der Konvoi auf. Julius Gassmann kam nach Baltimore. Aber seinen Beschluss, den hat er schon früher gefasst. Schon an Bord des Zerstörers. Welchen Beschluss, Henry? Was meinst du? Seine Einheit. Sie war während des Krieges gegen Widerstandskämpfer eingesetzt worden. Er hatte furchtbare Vergeltungsaktionen mitgemacht. Seine Einheit war gefürchtet. Sogar der Untergrundsender hat darüber berichtet. Immer wieder. Du wolltest sagen, was Julius Gassmann beschlossen hatte. Ja. An Bord des Zerstörers, nachdem er gerettet war, es war nicht seine Jacke, die er anhatte. Die Papiere, ich meine, die Listen, die waren untergegangen. Er musste neu registriert werden. Unter anderen Namen? Er fand Briefe in der Jacke, eine Blechschachtel mit Nähzeug, Briefe und einen Ausweis. Mit Bild? Ohne. Eigentlich war es nur eine Bescheinigung, eine Bestätigung, dass der Inhaber offiziell als Übersetzer anerkannt war. Die Briefe waren schwer leserlich. Das ging. Das ging glatt. Ja, natürlich, es musste ja glatt gehen. Sie hatten ihn aufgefischt. Als sie ihn aufforderten, seinen Namen zu buchstabieren, legte er die Bescheinigung vor. Die Situation damals ließ keinen Argwohn zu. Er wurde neu registriert. Und dadurch ist er ihr entkommen. Wem? Seiner Vergangenheit. Oder doch dem Teil seiner Vergangenheit, der ihn einiges befürchten ließ. Das halbe Jahr, das er zu dieser Einheit gehört hatte. Wie viel Selbstkontrolle gehört dazu? Er richtete sich einfach ein in diesem angenommenen Namen, möblierte die neue Biografie. Natürlich musste er sehr aufmerksam leben, seinen Willen anstrengen, aber dann im Lager, da passierte es, dass er zum ersten Mal, wie soll ich sagen, den angenommenen Namen träumte. Im Traum erschien er sich selbst nicht mehr als Julius Gassmann. Das war die erste Vereinigung. Ja, so wurde die Vereinigung hergestellt. Für die Zeit drüben, für die Gefangenschaft. Stell dir vor, Ann, wir hatten eine Art Lageruniversität dort in Virginia. Man konnte eine Menge Fächer belegen. Gassmann vermutlich Sprachen. Gassmann belegte Sprachen, so ist es. Außer Englisch und Französisch auch Italienisch. Jetzt sag bloß Henry, dass er drüben auch sein Diplom erhielt. Er erhielt es vom Prüfungsausschuss einer amerikanischen Universität. Ja, das hielt er aus. Das kann doch keiner aushalten. Was? Wann hat er sich wieder zurückverwandelt? In Julius Gassmann? War das notwendig? Es ging doch sehr gut ohne Julius Gassmann und ohne die Biologie. Ein gewisses Risiko gab es selbstverständlich und mit den Jahren wurde es geringer. Ja, Ann, der andere gefiel ihm. Manchmal hatte er das Gefühl, eine lohnende Aufgabe übernommen zu haben. Lebenslänglich. Es war, als hätte er der Zufälligkeit der Herkunft seine Wahl entgegengesetzt. Aber seine Angehörigen, er hat doch Angehörige. Vermisst. Für sie gilt er als vermisst bei einem Schiffsuntergang. Und seine neuen Angehörigen, die er sich eingetauscht hat? Einmal erhielt er eine Suchkarte vom Roten Kreuz, er tat es als Missverständnis ab. Ja, das sieht ihm ähnlich. Ja, und bis heute, Henry, bis heute ist er dabei geblieben? Ja. Ich sagte ja, er hatte das Gefühl, eine lebenslängliche Aufgabe übernommen zu haben. Henry? Ja? Ja, wie soll ich ihn denn anreden? Herr Gassmann? Ich schätze, er hätte etwas dagegen. Er heißt auch Henry. So wie du? Ja. Henry Schaffer. Julius Gassmann heißt jetzt Henry Schaffer. Das ist nicht wahr. Es ist wahr. Ja, Ann, es ist wahr. Das hast du erfunden. Julius Gassmann wird nicht kommen, weil er schon hier ist. Du wirst sehen, er wird nicht kommen. Glaubst du es nicht? Nein, Henry, ich glaube dir nicht. Ich kann dir die Briefe zeigen und die Bescheinigung des Übersetzerverbandes. Du kannst mir vieles zeigen, ich glaube dir nicht. 8 Jahre. Du kannst doch nicht 8 Jahre mit mir zusammenleben, unter anderem Namen. Was wäre denn der Unterschied gewesen für dich? Du hättest Julius zu mir gesagt, das wäre alles gewesen. Du willst mich doch nur reinlegen, nicht wahr, Henry? Nur reinlegen willst du mich. Nein, Ann. Das war deine Idee. Der Eisberg. Die unbekannten Siebtel. Ich habe gesucht und gesucht. Es gibt keinen Unbekannten, den ich hätte einladen können, außer Julius Gassmann. Und das bin ich selbst. Besser, ich war es. Mein Gott, wenn das stimmt. Weißt du, was es für mich bedeutet? Für mich, für uns, für diese Ehe? Ich sagte ja, mein Gast ist gewissermaßen verheiratet. Bist du dir klar darüber, welche Folgen das haben kann? Wenn du mich statt Henry Julius nennst? Ann, wir hatten doch ein Abkommen geschlossen. Wenn die Gäste fort sind, wird sich nichts geändert haben. Es ist ungültig. Wenn das stimmt, Henry, dann ist alles ungültig. Nichts ist ungültig, Ann. Und ich sage dir noch einmal, es ist wahr. Der Mann, mit dem ich dich bekannt machen wollte, heißt Julius Gassmann. Er ist anwesend. Es hat geklingelt. Was? Deine Gäste haben geklingelt. Ich kann jetzt nicht. Herr und Frau Jakobson, du hast sie eingeladen. Erfinde etwas, ich kann nicht. Dann werde ich öffnen. Schließlich, du hast sie ja auch in meinem Namen eingeladen. Sag, dass es nicht stimmt, bitte. Stell unsere Gläser weg. Mach nicht auf. Den Waschbecher. Henry! Nimm dich zusammen. Unsere Gäste. Das war ein Podcast von SRF, produziert im Auftrag der SRG.